nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Das ist 4 zu 1 und ihr hört Coast to Coast. The shit is banging. Sie haben zwei neue Nachrichten. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ey, wieso ist dein Handy immer aus, Mann? Das nervt auf jeden Fall gewaltig ab. Aber egal, Mann. Auf jeden Fall heute Abend auf der Piste, ne? In the Club, Alter. Kommst du? Wir treffen uns, glaube ich, hier 0.30 Uhr bei Hannes. Komm vorbei, Alter. Oder komm direkt dahin. Ja, ich bin's. Hast du schon gehört? Bei Hannes um 0 Uhr. Ansonsten treffen wir uns im Club, ne? Im Club. 1 vorm Club. 1, ich komm an vorm Club. Alle schon im und ich vorm Club. Also lasst mich mal durch da, alle aus dem Weg. Ich muss rein, weil ich Durst hab. Danke für das Verständnis. Wenn ich nicht bald reinkomm, lohnt es sich echt nicht. 2, ich muss erstmal zur Bar, da hab noch was dabei, also mach ich ein Glas klar. Dann durch die Menge. Gut, dass ich alle 2 Meter jemand kenne. Rauchen, saufen, Mucke, Frauen, was will man mehr? Du da an der Bar, stell mir nochmal einen her. 3, jemand sagt, die ist erst 15. Gehen bitte zu mir, doch sie will erst um 5 gehen. Fehlte mir grad noch, wer legt denn hier auf und wo ist dieses Arschloch? Den einen an der Bar trink ich pur und dann hin zu dem DJ, ich sage ihm nur: Komm schon, mach mal endlich weiter, spiel doch mal nen Rausschmeißer. Komm schon, mach mal endlich weiter, spiel doch mal nen Rausschmeißer. Komm schon, mach mal endlich weiter, spiel doch mal nen Rausschmeißer. Komm schon, mach mal endlich weiter, spiel doch mal nen Rausschmeißer. Komm schon, komm, komm schon, komm, spiel doch mal nen. Komm schon, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon, komm, komm schon. 4, vom DJ zurück an die Bar, aber jetzt ist die weg, wegen der ich da war. Frag an der Tür, wo die steckt. Aber die um 5 gehen wollte, ist schon lange weg. Also wieder rein und gepflegt weiter trinken. Falls ihr mich sucht, ich bin weiter hinten. 5, kommt mir langsam alles komisch vor, kann schon nicht mehr. Hab da so einen Ton im Ohr, jemand zieht mich weg, weil ich die ganze Zeit hinten stand. Irgend so ein Penner drückt mir irgendwas in die Hand. Dauert lang, bis ich's check, es ist wieder mal ein Bex, es ist wieder mal 6. Fuck, ich muss nach Hause gehen, aber nicht allein. Ja, komm mit, alle aufstehen. Das schaff ich grad noch, wer legt denn hier auf und wo ist dieses Arschloch? Den einen an der Bar trink ich pur und dann hin zu dem DJ, ich sage ihm nur: Komm schon, mach mal endlich weiter, spiel doch mal nen Rausschmeißer. Komm schon, mach mal endlich weiter, spiel doch mal nen Rausschmeißer. Komm schon, mach mal endlich weiter, spiel doch mal nen Rausschmeißer. Komm schon, mach mal endlich weiter, spiel doch mal nen Rausschmeißer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 7. Ja, ich bin. Wo bist du denn? Wo seid ihr denn? Ich will noch zu dir kommen. Auf einmal warst du weg. Ich stehe noch vorm Club, wo seid ihr denn? Auf einmal wart ihr weg. Ruf mich auf jeden Fall zurück. Ruf mich zurück, du Arschloch. Die Nachricht wurde gelöscht. Ja, wir sind noch nicht gelöscht, wir sind gerade erst angekommen. Die Sendung beginnt Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Mir gegenüber Adrian Barner an den Reglern, mein Name ist Franz Hahnemann. Wir haben heute eine schöne, interessante Sendung für euch vorbereitet. Ja, wir haben eine dicke Ladung, 58 Beats für euch dabei. Und gerade als erstes gehört, Minute von 4:1, habt ihr auch am Anfang den Shoutout gehört. Yes. Seine neue Single ist jetzt draußen, beziehungsweise kommt raus am 27. April. Hey, das ist ja noch eine Weile hin. Genau, wir haben gerade gehört, komm schon. Die neue Single von ihm, kommt dann auch noch ein Album raus dazu. Oh, Entschuldigung, ich habe jetzt was verwechselt. Die Single kommt am 16.03. und das Album am 27.04. Yes, also doch nicht mehr ganz so lang. Genau. Minutes Solo-Album wird heißen Alles wird anders. Und ich habe mir das Snippet schon angehört. Das könnt ihr ebenfalls tun auf 58beats.de. Und ich freue mich schon sehr auf das Album. Okay. Gut, Stuff. Und wir haben noch mehr Münchner Rap dabei. Denn vor nicht allzu langer Zeit, Am 3. Februar, waren Blumentopf in Oldenburg und die Vorgruppe zu Blumentopf war Crame Fresh. Und denen haben wir auch schon mal was gespielt. Und das ist halt so eine junge Crew, sehr interessant, für uns vor allem, sehr interessant gewesen, die zu interviewen. Genau, und ja, der erste Teil der Sendung wird sich deshalb heute ganz ausführlich mit Crème Fraîche befassen. Und ja, wir fangen mal an mit dem Interview und hören danach gleich mal einen Track von ihrer neuen EP Baustelle. Dazu später noch mehr. Crème Fraîche trifft Coast to Coast und das Übliche am Anfang, stellt euch für die Hörer, die euch noch nicht kennen, kurz selber vor. Also ich bin der Kino, einer von den zwei Rappern bei Crème Fraîche. Yep, mein Name ist Fat Tony, auch einer der zwei Rapper von Crème Fraîche. Servus, bin der Bastler, bin der, der alles andere macht, was außer Rap so anfällt. Crème Fraîche. Jetzt ist die Tour ja gerade erst losgegangen für euch auch, mit dem gestrigen Tag, soweit ich weiß. Jetzt können wir euch ja noch nicht so groß fragen, wie es bis jetzt war, sondern dann ist die Frage, was ihr euch erwartet von der Tour. Wir erwarten uns volle Hallen, die wir bis jetzt eigentlich auch bekommen haben. So. Wir erwarten uns Publikum, was gern Münchner Sound hört. Also ich würde sagen, wir erwarten uns, was heißt Münchner Sound? Du drückst uns gerade so einen Stempel auf, Bastler. Stempel. Also München-Stempel immer gerne auf unserer Fresse. Nee, wir erwarten uns Publikum, was cool, gerne unseren coolen, sehr anspruchsvollen Next-Level-Hip-Hop hören möchte. Wir erwarten uns, wir haben für diese EP, extra für diese Tour haben wir eine EP rausgebracht mit 6 Songs und wir erwarten, dass wir einige davon verkaufen. Ja, und wir erwarten uns, dass die Leute in Deutschland uns kennenlernen und uns lieben lernen, das erwarten wir uns. Und dass sie mit uns Party machen vor allem so. Wir haben zwar nur eine Dreiviertelstunde, aber die muss ausgenutzt werden. Ihr sagt jetzt auf eurem ersten Album, dass ihr mal groß rauskommen wollt und so. Wie viel Augenzwinkern ist da dabei? Und jetzt ist es ja quasi, jetzt passiert es ja gerade. Wie seht ihr das gerade mit der Tour, also die Situation mit dem Groß-Rauskommen und so? Also ich würde sagen, damals, als ich das gerappt habe mit dem Groß-Rauskommen, war noch mehr Augenzwinkern dabei, aber irgendwo im Hinterkopf schon auch ernst gemeint, obwohl wir nicht die Idioten sind, die jetzt irgendwie sagen, ich schmeiß meine Ausbildung und so und mach Rap, aber wir arbeiten hart dran und haben auch Glück und haben auch Talent. Und das sind, glaube ich, 3 Dinge, die wichtig sind, um groß rauszukommen oder voranzukommen. Und wir kommen voran. Und was heißt groß rauskommen jetzt mit der Tour? Also wir hoffen es, wie gesagt. Aber es läuft alles sehr gut für uns momentan. Ja. Es ist halt ein weiterer Schritt in der Leiter. So ein guter Schritt auf jeden Fall. Aber ich meine, man muss mit groß rauskommen ein bisschen differenzieren. Weil so viele Leute denken zum Beispiel schon, wenn sie einen auf so einer großen Bühne sehen, dass man gleich Cash hat oder reich ist. Also viele kommen echt an und meinen so, ja, warum verschenkt ihr eure EPs nicht? Ihr macht ja eh Kohle damit. Das ist im Endeffekt so, fürs alle, die es wissen wollen, wir zahlen fett drauf. Nicht nur, weil wir jetzt noch mehr Schulden uns eingebrockt haben, sondern auch so, wenn wir das nicht getan hätten, hätten wir im Endeffekt, wären wir vielleicht knapp auf null rausgekommen oder hätten ein bisschen draufgezahlt. Also ist nicht so, dass man hier irgendwie Geld kriegt dafür, sondern es ist eigentlich so, dass man viel reinstecken muss. Und so ist halt alles Investment für die Zukunft. Es ist lustig, was die Leute irgendwie sofort denken, wenn man irgendwie auf Tour ist mit dem großen Act und wenn man seine eigenen Shirts hat und so. Gestern kam jemand zu mir und meinte irgendwie, hey, ihr habt es geschafft, da will ich auch hin. Und hat irgendwie gleich gedacht, weil ich einen 4Music-Anhänger umhab, wegen dem Backstage-Pass, dass wir bei 4Music sind. Und dann hat er gemeint, er will da auch hin. Aber das ist halt einfach, die Leute ziehen unglaublich schnell irgendwelche Schlüsse, die aber leider halt einfach totaler Schwachsinn sind. Also die Leute denken echt, wir leben von dem Zeug, aber so ist es halt nicht. So, jetzt mal von den Leuten weg, sondern mehr auf die Künstler bezogen, weil wir selber ja auch schon viele Künstler kennengelernt haben, auch viele Junge halt, die gerade dabei sind, so bekannt zu werden. Denkt ihr, oder habt ihr das vielleicht auch schon bei anderen bemerkt, dass manche Leute zu viel, zu schnell wollen und dann einfach von dem weggehen, was sie die ganze Zeit gemacht haben und irgendwie gerade halt, oh, wir wollen jetzt groß rauskommen, wir machen das jetzt so und so und ah. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt so, weil ich glaube, was groß rauskommen betrifft, da gibt es verschiedene Ansichten, was das ist und meine ist dazu eher so, ich benutze jetzt einen Satz von jemand anders, aber gesundes Wachstum und ich meine, Blumentopf hat es ja auch so gemacht, die haben sich ihre Fans über Jahre hinweg erspielt live sozusagen und das ist halt ein großer Unterschied zu dem, wenn du ein One-Hit-Wonder bist, so wenn du einen Hit auf Viva hast, das läuft hoch und runter und alle kennen dich, das ist genauso schnell, wie es kommt, halt auch wieder vorbei. Und ich denke, wenn man sich die Leute live verspielt, also die irgendwie überzeugt und die Bock drauf haben, so, dann kommen die auch wieder zu deinen Konzerten und dann kann das auf lange Zeit ein Selbstläufer werden, wo halt einfach ja jahrelang guter Sound rauskommt. So. Blumentopf ist das beste Beispiel dafür, gibt es einige andere Beispiele, aber ich glaube, das Schlimmste, was man unter groß rauskommen verstehen kann, ist eben wie gesagt ein One-Hit-Wonder oder so die schnelle Verheizung auf Viva, was weiß ich so. Deswegen ist das Augenzwinkern in die Richtung sicher schon noch dabei. So. Also Hast du Feuer klingt dann ungefähr so. Wie das Intro zum Lied. Wie kamst du auf die verrückte Idee, einen Beat aus Zippo-Feuergeräuschen, Feuerzeuggeräuschen zu bauen? Also nachdem der Titel schon stand, war die Idee nicht so wahnsinnig verrückt, aber ich stehe halt einfach drauf, Geräusche zu verwenden und vor allem welche, die ich selber aufgenommen habe, weil irgendwie ein SP12 808 Kit zu nehmen, wo eine Kick und eine Snare dabei ist, so, das kann witzig sein und auf die Fresse hauen, aber es macht halt irgendwann nicht mehr so viel Spaß so. Und dann gehe ich halt einfach ans Mikro, mache mein Zippo auf und zu und zünde es an und nehme mir die Sounds einzeln raus, die da draus kommen und baue da draußen ein Beat und dann lasse ich den Beat ganz laut laufen, springe im Studio rum und schreie, ich habe Feuer gemacht! Und dann bin ich glücklich so, das ist alles, was mich glücklich macht. Dann war das auch wirklich die Baustelle neben eurem Studio, die wir vorhin gehört haben. Yep. Eines Tages wollte ich hier aufnehmen und die Baustelle war so scheiß laut. Dann habe ich das Fenster aufgemacht, das Mikro ein bisschen ans Fenster gestellt und habe es aufgenommen, weil es mich angekotzt hat. Und dann haben wir einen Track draus gemacht. Yeah, yeah. Team Fresh. AKA, wir haben die lauteste Baustelle der Welt vor unserem Studio. Aber uns ist das egal, das hält es nicht davon ab zu sagen. Guckt euch an, ihr seid alle ein bisschen. Alle Cream Fresh, wir sind alle einfach. Irgendwie seid ihr alle ein bisschen. Wie sind wir, wir sind. Ja, und ihr seid alle irgendwie. Wie soll ich sagen, irgendwie ein bisschen. Wir sind einfach cool, denn wir sind. Du bist offen, ihr seid. Es geht nicht darum, wie viel Platten man verkauft. Denn die Platten stehen im Netz und ihr saugt, saugt, saugt. Drum machen Rapper heute mit Merchandise ihr Biss. Und ich rap, bis jeder Rap-Fan die Shirts von mir besitzt. Die Oldschool Kings und die Toys und Kids. Vergesst, was ihr kennt, das hier ist neu und frisch. Seht es als das Beste, was es gibt. Klar gibt's einen Rest, der die Reste von uns kriegt. Doch ich hör mich jetzt schon an wie der Rest dieser restlichen Rapper. Es geht ihnen noch um Rapper-Geläster. Nicht mehr um das, was man sagt, sondern das, was wer über wen gesagt hat und wo wer einen Vertrag hat. Jetzt, wo man Wörst statt Pater. Heißt es, sind wir nicht alle ein bisschen Tupac, ihr Loser. Früher wart ihr Bluner, ihr bleibt immer. Oder sogar. Ihr könnt nichts tun gegen die Ruler. Wir sind Creme Fresh, wir sind. Guckt euch an, ihr seid alle ein bisschen. Creme Fresh, wir sind irgendwie so. Ihr seid doch alle ein bisschen so. Creme Fresh, wir sind Ruler, wir sind. Aber ihr taugt mir nicht, ihr seid alle so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, denn ihr seid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, denn wir sind. Du bist ein. Ihr seid. Tausend Tracks von uns an deine gottverdammte Baustelle. Du willst was hören, okay, ich spiel's dir auf der Mausstelle. Auf der Stelle stillgestanden, zu wenige Rapper, zu viele verbrannte Dilettanten. Was? Das ist ein Part, wo ich sage, wie ihr seid. Und ihr könnt bleiben, wie ihr seid, aber wir drei Wahnsinn und bleiben. Wahnsinn und eigen, wunderbar, unschlagbar, unschlagbar, hundertmal besser als ihr. Wir tanzen, hunderter, hunderter, was? Ihr schlagt euch, Bumschaka, Bumschaka, Klatsch. Ich feile an Strophen und mach ein bisschen so Platten. Wie du und Rap passen zusammen, wie Kaffee, Kippen und Kacken. Aber nicht immer flutscht das auf. So oft hat sich in Schreibblockaden Frust gestaut. Aber gerade hab ich einfach keine Lust da drauf. Ich nehm die Strophe einfach auf und nehm den Bus nach Haus. Denn ihr seid Cream Fresh, wir sind alle einfach. Ihr seid doch alle ein bisschen so. Wie sind wir, wir sind. Ja, aber ihr taugt mir nicht, ihr seid alle so. Wie soll ich sagen, irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, denn wir sind. Du bist. Ihr seid. Hör mir zu. Ich interessiere mich nicht für einen Sound. Ihr hängt alle an der Bong und saug, saug, saug. So mach ich keine Platten, ich deale damit. Bin mich einer Sido, verkleidet als Zibi erwischt. Doch dann bin ich endlich kredibil, gründe Akrom und Akrom, geh mir selber einen Deal. Ich bin kein Münchner, komm aus 10 härteren Städten, begeh schwere Verbrechen, wer hat Bock, ehrlich zu rappen? Ich nicht, mein Privatleben geht euch wirklich nichts an. Denn tagsüber trage ich ne Brille und hab Birkenstock an. Aber nachts hol ich nen Trainingsanzug aus meinem Kleiderschrank, setze Kontaktlinsen ein und vergesse meinen kleinen Schwanz. Und ich geb wirklich einen Fick, ob du mich leiden kannst. Du sagst beim Freestyle öfter als Kaiser Franz. Aha, so, siehst, Haus, mein Freund, Girl, Fresh, Sinn, yeah, Chef. Also, leckt uns am Arsch. Baustelle. Kauf der Geile, hast du Feuer? Aha. Das Album? Yeah. Wassler, Beat, nur vor uns, motherfuckers. Yeah, yeah, yeah, das ist Fat Tony von der Creme Fresh Crew. Ich höre den ganzen Tag lang nur Coast to Coast Radio. www.creme-fresh-crew.de. Unser Album erscheint am 26.06. auf 58 Beats 2007. Hast du Feuer? Baustelle EP out now. Yes. Big Bustler am Beat, Keno und Fat Fucking Tony am Mikrofon, mein Freund. Du hörst Coast to Coast Radio, yeah. Das längste Shoutout, das Coast to Coast hier aufgenommen hat. Denn wir sind noch nicht am Ende. Coast to Coast, die beste Radiosendung, die ich je gehört habe. Yeah, yeah, Traum. Brett, mein Freund, das ist Creme Fresh. Aha. Er hat alles gesagt. Vorher das Lied Baustelle von gleichnamiger EP von Creme Fresh. Die EP haben sie extra aufgenommen und herausgebracht für die Tour, damit sie den Fans auch was zu bieten haben. Mhm. Herzlichen Dank dafür, ist eine Hammer-EP geworden. Alle, die nicht auf der Tour waren oder noch hingehen, die sollten sich die EP dann kaufen auf creme-fresh-crew.de. Im Hintergrund nochmal kurz zur Information, hören wir jetzt das Instrumental der B-Seite von der Maxi Komm schon vom Minute oder Minute von 4:1, die jetzt auch Mitte März auf 58 Beats erscheint und die ihr euch auch holen solltet. Genau. Geht's weiter mit dem nächsten Stück aus dem Interview. Ja, also dann erzählt mal ein bisschen was über eure Ecke so, wo ihr am Hasseln seid, ob es dort noch sauber ist oder ich weiß nicht. Ja, so bevor ich jetzt TV machen musste, so bevor ich State Property geworden bin, so habe ich eigentlich ein Praktikum zum Street Hustler gemacht, so. Also so, weißt, yeah. Bitches pimpen und Crack verkaufen und so. Tja. Yeah. Und dann habe ich gemerkt, so, dass irgendwie nicht so, also das ist nicht so gut für Rap, so, weil Knast kommen ist auch nicht cool und so. Und dann habe ich halt gesagt, so, hey, Jungs und so, meine Homies, so, macht ihr das für mich, so, dann habe ich die Kredibilität noch so und ich mache halt dann Rap und so. Das war nur ein Witz, aber ich habe nichts gegen echte Crack-Hustler, so, ich kaufe ihnen nur nichts ab. Okay, noch eine Frage zu München. Wart ihr schon mal länger weg oder habt ihr das vor, um andere Eindrücke zu kriegen? Also bei dir wissen wir es schon, bei den anderen vielleicht auch. Oder wie war es, woanders zu sein? Ja, krasser Gegensatz auf jeden Fall. Tut viel dazu, dass man die Welt ein bisschen mit anderen Augen betrachtet. Ich habe die Unterschiede erst bemerkt, als ich zurückgekommen bin. Irgendwie, da kommt einem dann manchmal... Ja, es sind in Südamerika sind wirklich tatsächlich alle kleine. Ich dachte wirklich, meine zwei Freunde sind irgendwie einen Kopf größer geworden. Das ist wirklich... Meine zwei Freunde! Ich habe nur zwei Freunde, ja. Nee, aber wenn man aus Kolumbien nach Deutschland zurückkommt, dann kann es einem schon passieren, dass man eine Straße langläuft und das Gefühl hat, man ist bei einem Autohändler. So. Also es gibt schon auch noch andere Ecken in der Welt und das ist schon interessant zu sehen. Also ich liebe die Stadt endkrass so. Ich habe mir, also ich weiß es nicht, ob es so ist oder nicht, wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber ich glaube oft so, wenn das mit Creme Fresh nicht wäre, wäre ich, also für immer will ich nicht weggehen, aber dann wäre ich wahrscheinlich jetzt auch irgendwo unterwegs oder so, oder nach meiner Ausbildung. Aber es ist einfach, jetzt haben wir es auch gemerkt, wo Keno ein bisschen weg war, das bremst schon ein bisschen. Also gerade hatten wir viel zu tun, weil wir haben alles aufgenommen, bevor er weg ist und konnten es dann sozusagen fertig machen für die Tour und alles und unser Album und unsere EP und bla bla bla, aber... Wenn man wirklich länger weggehen würde, so für die Band, wäre das, glaube ich, nicht so gut. Ja, ich bin auch manchmal weg. Es kommt sehr selten vor. Und wenn ich weg bin, dann bin ich hauptsächlich weg, um weg zu sein und nicht um irgendwo anderes Bestimmtes zu sein. Es ist mittlerweile so weit, dass ihr andere Sachen zurückstellen müsst für die Musik. Oder wollt, nicht müsst, wollt. Das ist schon seit Jahren so. Also das machen wir auch. Da scheißen wir auch auf alles. Also außer vielleicht auf Freundinnen und so, aber sonst so. Ja, manchmal kommt mir Rap schon vor wie meine Geliebte oder sowas. Also es ist schon teilweise heftig, wie viel Zeit das einfach in Anspruch nimmt. Das nochmal zum Groß rauskommen, also ohne, dass man alles zurücksteckt, ein bisschen so seine Kumpels nicht mehr so oft sieht und so und auf alles andere so ziemlich scheißt, kann man das nicht schaffen. Also es ist einfach Arbeit. Man muss dran arbeiten, nicht nur Talent haben, sonst klappt es nicht. Also ich denke mal nicht, dass euch der Preis zu hoch ist, sonst würdet ihr es nicht machen. Also natürlich, wenn man gerade irgendwie einen Job hat, wo man 8 Stunden arbeiten muss und danach muss man ins Studio, um zu proben und manchmal hat man Stress, weil man unter der Woche irgendwo auftreten will oder sowas. Es kann einem schon ganz schön, es kann einem schon manchmal ein bisschen viel werden so. Aber man muss halt Prioritäten setzen. Das Thema behandeln wir auch auf unserer EP namens Baustelle. Und das ist ein Track mit Nico Suave zusammen, der hat auch so ähnliche Probleme wegen Rap und so. Und da behandeln wir das Thema gut. Dazu möchte ich noch sagen, also es gibt echt, also es kommt bei mir selten vor, manchmal hat man echt keinen Bock und dann macht man es trotzdem. Wenn wir uns zum Proben treffen müssen, müssen wir uns halt zum Proben treffen. Das Leben, eine Straße, der Film, den ich fahre, ein Roadmovie. Und ich bin zeitlos, wie so mancher Oldschool-Beat. Sobald ich mein Po meine, ich von der Couch aufwache. Ich kann keine Pausen machen, bin ausgelastet. 8 Stunden Arbeit, 1 Stunde Essen, 3 Stunden Studio. Und dazwischen Fahrzeit und da bleibt kein Platz, um 1 Minute abzuwarten. Will meine Freunde nicht sehen, um gute Nacht zu sagen. Doch es passt, denn ich weiß, was ich will. Vieles machen und tun, ab und zu einfach mal chillen. Will mich weiterentwickeln mit jedem einzelnen Titel. Titelseiten schreiben für zeitlose Schriften. Aber manche denken echt, dass wir Geldgeschäfte machen wegen ein paar Kicks und einer selbstgepressten Platte. Doch oft kommen wir vom Schlafplatz zum Trocknen und Fahrkosten. Und bald ist die kleine Gage versoffen. Doch es passt. Schreit, stör mich nicht, wenn ich jetzt einschreit. Seid still, Leute, das ist meine Zeit. Ich bleib bewegen, ich bleib bewegen, ich bleib bewegen. Denn ich weiß, was ich will. Viele Sachen machen ab und zu einfach mal chillen. Doch ich bleib bewegen, ich bleib bewegen, ich bleib bewegen. Lass den Tag beginnen mit Frühstücken, Kaffee und Kippen. Muss zu Hause bleiben und haufenweise Sachen verschicken. Ich mach mich dünn wie Magersüchtige, ich lass mich nicht blinken. Und fehlt mir leider weiterhin die Zeit, um Platten zu diggen. Ich führe kein geregeltes Leben. Im Endeffekt tust mir leid, nur wegen meinen Mädels Zeit zum Reden. Wer edel, verschwende nie Energie für'n Scheiß wie Kegeln und Segeln. Ich dagegen versuche am Mai mein Leben zu regeln. Ich bleib bewegen, mich kannst du nicht stoppen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit wie ein Schwanz ohne Glocken. Ich wohne noch in NRW, mir geht es besser denn je. Wenn ich am Wochenende gehe und all die Fressen nicht sehe, ich bleib in Bewegung, reiß durch die Gegend, steig in den Wagen, fahr in den Süden, weil sie mich unten in Bayern erwarten. Das hier ist Suave Licious und die Creme Fresh Crew. Und wenn du unten mit uns sei, gerne geht es zu. Schreib, wow, kommt dir nicht so einfach reingeschneit. Dreh ab, seid still, Leute, jetzt ist meine Zeit. Ich bleib in Bewegung, ich bleib in Bewegung, ich bleib in Bewegung. Denn ich weiß, was ich will. Viele Sachen machen, ab und zu einfach mal chillen. Doch ich bleib in Bewegung, ich bleib in Bewegung, ich bleib in Bewegung. Nein, kein Stress, doch muss ich mich immer bewegen. So viele Dinge im Leben, in die ich Zeit reinsteck. Mein Rap und mein Girl gehört meine Energie plus Job und Family. Und ich versuche ständig die Kumpels zu sehen. Und wenn ich sie wegen Rap versetz, ist es mir unangenehm. Doch mach ich massenweise Tracks, um mich in der Masse unterzugehen. Doch da ist noch viel mehr, drum ist mein Kopf nie leer, nur voll vollgestopft mit Plänen. Doch trotzdem oder gerade deswegen hab ich oft keine Ideen. Doch hab ich Bock, diesen Weg weiter zu gehen. Möchte was auf die Beine stellen und auf eigene stehen. Aber ich bleibe es nicht, weil ich mich lieber bewege. In Städte reise, in vielen Spiele und Lieder aufnehme. Ruf uns an, ruf uns, da komm ich mit meinen Kollegen. Momentan auch für Fahrkosten und kleinere Spesen, meine Dinge. Ich bleib in Bewegung. Oh! Denn ich weiß, was ich will. Vieles machen und tun, ab und zu einfach mal chillen. Und ich bleib in Bewegung. Ich bleib in Bewegung. Wir bleiben in Bewegung und alle 14 Tage mittwochabends 21.05 Uhr landen wir hier im Studio von Radio Ostfriesland. Hier hört Coast to Coast. Ja, und außerdem hört ihr die Creme Fresh Crew aus München mit ihrer EP Baustelle. Gerade haben wir gehört den Track Road Movie und der Feature-Gast war kein geringerer als Nico Suave. Und wir kommen jetzt zum dritten Teil des Interviews und im Anschluss daran hört ihr direkt ein Stück, das sich die Jungs gewünscht haben. Und dazu erzählen wir euch dann im Nachhinein noch einiges mehr. So sieht's aus. Jetzt ist mir mal, als ich mir ein bisschen mich umgeguckt habe, aufgefallen, dass so eine Formation wie ihr, eine feste Crew, wo alles genau, also Beats und alles komplett aus der Crew kommt, ist ja eigentlich verdammt selten geworden. Und jetzt wollte ich gerade dich als Produzenten oder der die Beats macht fragen, weil du, ich habe gelesen, dass du auch eine CD rausgibst, quasi mit freien Beats für irgendwelche MCs. Das ist ja ein ganz anderes Arbeiten, wenn du genau immer dieselben beiden Rapper hast und die wissen genau, das ist mein Produzent. Was da quasi Vor- und Nachteile sind aus deiner Sicht? Also Vorteile sind, dass es nicht so ist, dass man ein Beat rausgibt und da wird einfach ein Rap drauf geschrieben und so wie der Rap drauf aufgenommen wird, wird das Ding noch zusammengeschnitten und es ist fertig, sondern die Songs entstehen halt irgendwie langsam so. Es gibt ein Rohgerüst vom Beat, so was vielleicht nur eine Idee ist oder nur ein Groove, was weiß ich. Dann wird drauf geschrieben und dann wird die Idee gemeinsam irgendwie so weit entwickelt, bis es halt ein fertiger Song ist und das macht das Ganze irgendwie zu einem Ding so. Das ist der Pizzateig mit Belag auf einmal und irgendwie... So arbeite ich auch am liebsten. Also ich verstehe auch unter Produzieren mehr als irgendwie ein Beat zusammenschustern und Rap drauf aufnehmen. So, ich hoffe, das hört man auch in den Aufnahmen, dass da halt irgendwie Arrangement drin ist, dass das einen Songablauf hat und da ein bisschen kleine lustige Ideen und Details dahinter stecken. So. Und das ist auf jeden Fall die Arbeitsweise, die ich will. Also zum Beispiel, ganz ehrlich, ich muss zu der CD, die ich rausgegeben habe, sagen, so, ich kann da auf jeden Fall dahinter stehen, aber für alle, die es ehrlich wissen wollen, das sind die Beats, die von Creme Fresh nicht verwendet worden sind. Also sprich, ich mache einfach eine Menge so und viele... aus denen werden Songs, die werden dann weiterentwickelt und die anderen so, die hau ich raus und zwar nur, weil sie halt anderen Leuten trotzdem gefallen, mir auch, aber mein Fokus liegt auf jeden Fall drauf, irgendwie gemeinsam einen Song zu machen und nicht einen Beat rauszuklatschen und ihm irgendjemanden zu geben. So. Also da kann ich hier dem Produzenten namens Bastler nur zustimmen. Ich muss dazu sagen, wir haben echt Schwein, dass wir zusammengekommen sind. Wir sind drei, also ich glaube, wir sind echt drei Komponenten und Charaktere, die wir ergänzen uns einfach total geil. In München würde man sagen, ends krass. Traum. Für mich wäre das jetzt, wenn ich mir vorstellen müsste, so irgendwie Beats von irgendwelchen Produzenten zu schnorren oder am besten noch zahlen zu müssen, wie es ja üblich ist, auch in Deutschland so. Und irgendwelche Produzenten, irgendwelche Beat-CDs und dann picke ich mir die irgendwie, wie man ja so schön sagt, und dann nehme ich darauf auf und die werden dann in den meisten Fällen gar nicht mehr irgendwie arrangiert oder das bleibt dann so. Das ist für mich also jetzt eher so ein Albtraum. Also dazu gibt es zu sagen, es gibt auch Fremdproduktionen drauf, also zum Beispiel auf der EP ist einer von PH7, das ist aber einfach eine Homie-Geschichte so, den kennen wir, dem sein Sound mögen wir und das hat sich zusammengefunden so und zweitens gibt es noch einen Jungen namens Provo, der damit produziert, wobei zum Provo zu sagen ist, der wohnt in meiner Wohnung, wir sind zusammen die Busfahrer, die eben diese CD rausbringen und wir arbeiten zusammen, also das entsteht, das baut sich alles zusammen auf, das ist nicht so, dass wir den Beat kriegen und nichts mehr dran ändern können und so. Also checkt Provo aus. Ist jetzt viel zu der Frage, aber ich glaube, dass das auch genau das Ding ist, was uns ausmacht und unterscheidet von anderen Leuten, weil wir halt unseren Sound so zusammen entstehen lassen, dass einfach ein eigener, interessanter Sound rauskommt. Ich glaube, dass das unsere Qualität ist, die wirklich den Unterschied macht so zwischen uns und einfach vielen anderen, die halt wirklich einfach nur Raps auf Beats klatschen und dann klingt halt am Ende alles gleich so. Also eins noch, also ich muss auch sagen, gerade bei PR7 so, das tut auch schon gut, mal einen Fremdproduzenten drauf zu haben, genauso wie es gut tut, ein Feature drauf zu haben, gerade weil wir nur zwei Rapper sind, weil es einfach was Neues in die Gruppe reinbringt. Das kann irgendwie fresh sein. Der Bastel hat nie so ein Beat gemacht, wie PR7 den gemacht hat. Für unsere EP und das bringt auch irgendwie was Neues, aber ja, keine Ahnung, wie gesagt, die andere Arbeitsweise finden wir, glaube ich, alle besser einfach. Das war auch gut, dass ihr das auch so seht, weil das war genau das, worauf ich hinaus wollte, dass es ja wirklich eine Stärke von euch ist und eine weitere Stärke, denke ich, und ich denke, da stimmt ihr mir zu, ist ja auch dieses Detailreichtum und die ganzen Ideen live umzusetzen. Bei euch sieht ja eine Live-Show nicht aus, dass ihr euch vorne hinstellt und rappt, sondern da sind ja Theater-Einflüsse, kann man es fast schon nennen, dabei und da ist ja richtig was los. Vielleicht überzeugt ihr noch die Leute, die euch jetzt noch nicht live gesehen haben, was sie live erwartet und warum sie euch anschauen sollten. Guckt doch einfach mal, also er hat alles gesagt, ja, wir sind endsgeil, also unser Traum, unser Ziel ist, also ich will jetzt mal sagen, so blöd gesagt, irgendwie Creme Fresh, so wenn es uns noch gibt in 10 Jahren und wir so krass erfolgreich sind, dann werden wir einfach so eine Show-Mischung machen aus Science Supercrew und Busta Rhymes und Spliffs da, so ungefähr, oder vielleicht noch ein bisschen andere Einflüsse. Auf jeden Fall ist cool, was wir machen. Ein bisschen Matthew Herberts wird auch dabei sein und ein bisschen Rumgeklimper. Aber auf jeden Fall geht es darum, irgendwie so die Leute bei Stange zu halten. Man kann sich nicht hinstellen und vor jedem Lied sagen, also das nächste Lied, was ich bringe, heißt so und so und ich habe das geschrieben und jetzt hört es euch an, bitte drückt Play, DJ. Das geht nicht so, weil dann langweilst du die Leute und die Leute langweilen dich zurück und du wirst keine Stimmung erzeugen können. Plack. Und wir würden uns auch langweilen. Aber ich glaube, das ist einfach ähnlich wie mit unserer Arbeitsweise, wie unsere Songs entstehen. Wir stecken halt echt wahnsinnig viel Arbeit auch in die Proben rein. Wir überlegen uns zu jedem Song was. Und es wird von Show zu Show mehr. Und selbst jemand, der nicht auf alle Details achtet, so wie wir es jetzt bei fremden Shows machen, wird am Ende irgendwie merken, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Also ob ihm jetzt auffällt, dass wir die gleiche Bewegung zur gleichen Zeit machen oder ob ihm jetzt auffällt, dass wir, was weiß ich, die Songs in einer bestimmten Reihe zusammentun und nicht einfach einen nach dem anderen reinhauen. Das ist einfach... Wobei ich auch das Konzept ganz geil finde, einfach nach jedem Song eine Explosion reinzuhauen. Weil das hat halt einfach den... Ja, also wir hatten eine Explosion in der Show. Wie gesagt, wir verbraten viele Einflüsse so in unserer Show. Ich finde, eine Bombe geht schon klar pro Show so, oder? Also die Tracks sind natürlich alle Bomben, aber knallen kannst du schon wirklich auch einmal. Na, jetzt waren wir schon bei dem Konzert, bei den einzelnen Liedern. Das erste Lied, da ging es ums Feuer, sozusagen euer Intro. Später, ein paar Lieder später, ging es nochmal ums Feuer und ihr habt das Feuer von den Leuten gefordert, von der Massive, die da vor euch stand. Und euer Album heißt auch Hast du Feuer? Dann könnt ihr sicher noch mehr dazu sagen, was das Feuer für euch bedeutet. Also, was diesen Titel Hast du Feuer betrifft und was es bedeutet, werde ich jetzt nicht sagen. Weil das muss erstens jeder selber hören, zweitens muss es jeder selber wissen und drittens ist es ja eine Frage. Also es geht darum, ob ihr Feuer habt, so, ob ich mir meine Kippe mit dem Feuer anzünden kann oder mir meine Arschhaare abbrennen, das ist eine andere Geschichte. Es ist einfach die Frage, ob du Feuer hast. So. Mehr ist es nicht. Und ob das Album Feuer hat, das muss jeder für sich selber entscheiden und die, die es negativ entscheiden, so, die haben definitiv schon mal eine falsche Entscheidung getroffen. Also... Also 26. Juni 2007 und wer da immer noch kein Feuer hat, der hat halt einfach Pech gehabt. Außerdem geht es uns natürlich darum, die wichtige Entdeckung des Feuers für die Menschheit nochmal nachzuspielen. Also so wie halt auch das Jesus-Krippenspiel wird ja auch jedes Jahr einmal zu Weihnachten pünktlich nachgespielt. So wollten wir das dann machen, dass wir mindestens einmal im Monat die Entdeckung des Feuers der Menschheit nachspielen, weil es ja einfach doch irgendwie die bahnbrechende Entwicklung war so. Alles abfackeln halt, Wälder roden, so Kippen anzünden, alles dasselbe, alles Feuer. Ich wollte da noch ein kleines Filmzitat einfügen. Ich habe Feuer gemacht! Was mich aber auf jeden Fall noch interessieren würde, vielleicht auch total rapfremde Sachen und andere Musik, auf die ihr vielleicht mal Lust hättet, keine Ahnung. Da gehen wir auch krass in ein bisschen verschiedene Richtungen, also der Bastler vielleicht auf Sachen, die finde ich alle geil eigentlich. Voll cool, aber trotzdem, ich hab da noch so eine bisschen schwule Ecke, weil ich stehe voll auf Singer-Songwriter-Zeug und vielleicht werde ich mal Singer-Songwriter, ich spiele schon ein bisschen Gitarre, so ein bisschen schlecht, aber vielleicht werde ich mal der neue Reinhard May oder so, ja, finde ich endgeil, also stehe ich voll drauf, auch so Clouseau und so Mädchenmusik, talk me end. Ich mag und, aber ich mag auch da, also das bedeutet so viel wie Sting, Matthew Herberts, Trente Moller, allen, die jetzt diese Namen nicht bekannt waren, so, die müssen ins Internet gehen und sich das auschecken, auf jeden Fall. Wir spielen dann einfach von jedem Künstler was und dann ist gut. Thank you. Das war der Schwede Trente Möller. Oh ne, das ist kein Schwede, ein Däne, der wohnt in Kopenhagen. Genau. Eigentlich so ein Minimal-Techno, vielleicht auch Hausproduzent, aber schon hauptsächlich so Minimal-Techno-Sachen. Der hat, glaube ich, 2003 seine erste Platte rausgebracht und seitdem eine ganze Menge an Maxis herausgekommen. Und sein Album mit dem Namen The Last Resort ist erschienen auf Pokerflat. Und von dem Album haben wir gerade das Stück gehört, The Very Last Resort. Schöne Downtempo-Nummer und zeigt, dass der Produzent auf jeden Fall vielfältig ist und auch sehr musikalisch. Ja, vielfältig und musikalisch sind auch die Jungs von Cream Fresh. Ihr habt jetzt das Interview gehört. Ihr könnt euch das in ungekürzter Version, also in ein noch längeres Stück, auf unserer Internetseite www.coastradio.de unter den Goodies noch einmal herunterladen bzw. anhören. Und jetzt soll der Hinweis auf ihr Album noch nicht fehlen hier. Und zwar, das Album heißt Hast du Feuer? Wurde ja auch ein paar Mal erwähnt. Und erscheint am 26. Juni. Also ihr müsst euch noch ein wenig gedulden auf 58 Beats und wird dann auch überall erhältlich sein. Und um die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr euch jetzt schon mal die EP Baustelle holen auf der Internetseite von Cream Fresh. Der Produzent Bastler hatte sich neben Trente Möller auch noch Matthew Herbert gewünscht. Und er ist jetzt übrigens lebenslanger Coast-to-Coast-Fan. Geil. Ja, Grüße. Jemand. Und der Matthew Herbert ist ein sehr vielseitiger Produzent und hat unter anderem für die Moloko-Sängerin Roisin Murphy ein Album produziert. Das Album heißt Ruby Blue. Ich habe es selber noch nicht sehr lange und bin noch nicht beim Durchhören über die A-Seite hinausgekommen. Deswegen das dritte Stück von der A-Seite. Roisin Murphy mit Night of the Dancing Flame, produziert von Matthew Herbert. Thank you. Okay, hier ist Holunder vom Blumentopf. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Bleibt dran, schaltet nicht um. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. And young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Ja, ihr seid immer noch bei Coast to Coast. Wir sind an einer, am Ende einer sehr interessanten Stunde angekommen. Nochmal kurz im Überblick, was wir gehört haben und was ihr euch merken müsst. Zum einen die neue Maxi von Minute und sein Album. Checkt dafür 58beats.de. Dann die aktuelle EP und das baldig erscheinende Album von Creme Fresh. Dafür checkt ihr auch 58beats.de oder creme-fresh-crew. Und jetzt noch als Information, was wir gerade gehört haben, auch extra für den Bastler aus unserem Plattenschrank gekramt. Und zwar war das Sting mit Moon Over Bourbon Street. Ja, dann können wir eigentlich mal durchsagen, dass es heute unsere letzte Live-Sendung hier aus dem Studio von Radio Ostfriesland ist, im obersten Stockwerk der Volkshochschule in Emden. Schön gemütliches Studio. schöner Ausblick hier und wir fühlen uns echt wohl, aber der Adi und ich, wir ziehen beide weg aus Emden. Und Coast to Coast ist allerdings noch nicht vorbei, denn wir haben schon über 10 Sendungen vorproduziert. Haben uns nicht lumpen lassen. Coast to Coast gibt es weiter bis in den August hinein. Yes. Alle 14 Tage hier auf Radio Ostfriesland auf dem gewohnten Sendeplatz. Wir haben teilweise komplette Sendungen, so wie ihr es gewohnt seid, für euch vorproduziert. Manchmal haben wir auch einfach DJ-Mixe genommen und die komplett laufen lassen. Also ein abwechslungsreiches Programm für die nächsten Wochen, das euch erwartet. Für die nächsten Monate, sag ich. Monate. Ja, Wochen sind es auch. So, das letzte Stück heute. Ein Drum-and-Bass-Stück von den Produzenten Paradox und Seba. Zwei altgediente Veteranen, die ihrem Sound treu geblieben sind. Das verdient Respekt. Eine sehr schöne Platte, erschienen auf Sebas eigenem Label Secret Operations. Das ist die 7. Platte auf dem Label. Und die A-Seite heißt Red Tears. Yeah, Coast to Coast. Und genau, eure Moderatoren waren Franz Hahnemann. Und Adrian Barne. Genau. Und ja, bis in 14 Tagen. Schöne 2 Wochen. Alles Gute.